Abschnitt 6 aus David Copperfield, Band 7, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 43. Kapitel: Noch ein Rückblick. Noch einmal lasst mich stillhalten bei einem denkwürdigen Abschnitt meines Lebens. Noch einmal lasst mich stillstehen, damit ich die Phantome jener Tage, begleitet von meinem eigenen Schatten, im schemenhaften Zuge vor mir vorbeigehen sehe. Wochen, Monate, Jahre gehen vorüber, sie kommen mir wenig länger vor als ein Sommertag und ein Winterabend. Jetzt ist die Heide, wo ich mit Dora spazieren gehe, ein Blumenfeld von glänzendem Gold, und jetzt liegt das unsichtbare Grün in Haufen und Büscheln unter der Decke von Schnee. In einem Augenblick glänzt der Fluss, der durch unsere Sonntagsspaziergänge strömt, in der Sommersonne, wogt vor dem Winterwinde oder wälzt dichte Eisschollen vor sich her. Schneller als je ein Strom nach der See floss, glänzt und dunkelt und rollt er hinweg. Nicht das Mindeste ändert sich in dem Hause der beiden kleinen vogelähnlichen Damen. Die Uhr pickt über dem Kamin, das Wetterglas hängt in der Vorhalle. Weder Uhr noch Wetterglas gehen jemals richtig, aber wir glauben aufrichtig an beide. Ich bin mündig geworden, ich habe die Würde der 21 Jahre erlangt, aber das ist eine Würde, zu der jeder gelangen kann. Sehen wir, was ich vollbracht habe. Ich habe das schreckliche stenografische Geheimnis bemeistert. Ich verschaffe mir damit ein anständiges Einkommen. Ich stehe bei allen Kunstgenossen in hohem Ansehen wegen meiner Fertigkeit und bin mit 11 anderen Berichterstattern Parlamentsberichterstatter für eine Morgenzeitung. Nacht für Nacht schreibe ich Vorhersagungen nieder, die nie eintreffen, Glaubensbekenntnisse, nach denen nie gehandelt wird, Erklärungen, die nur in die Irre führen sollen. Ich schwelge in Worten. Britannia, dieses unglückliche Frauenzimmer, liegt immer vor mir wie ein zugerichtetes Huhn, über und über gespickt mit amtlichen Federn und festgebunden mit rotem Bande. Ich sehe weit genug hinter die Kulissen, um den Wert des politischen Lebens zu kennen. Ich bin in dieser Hinsicht ein wahrer Heide und werde mich nie bekehren lassen. Mein guter alter Traddles hat die Sache auch versucht, aber sie passt nicht für ihn. Er ist gar nicht missvergnügt über den misslungenen Versuch und gibt mir zu bedenken, dass er sich immer für einen Menschen von langsamen Begriffen gehalten hat. Gelegentlich ist er bei derselben Zeitung damit beschäftigt, die Tatsachen über langweilige Fragen zusammenzustellen, damit fruchtbarere Geister sie weiter ausführen können. Er wird Advokat und hat mit bewundernswertem Fleiß und Selbstverleugnung abermals 100 Pfund zusammengescharrt, um einen Konvijanier zu bezahlen, in dessen Expedition er arbeitete. Wir tranken sehr viel sehr starken Portwein bei seinem Antritt, und wenn ich die Rechnung bedenke, so sollte ich meinen, der innere Tempel hätte dabei Profit gemacht. Ich habe es auch auf andere Weise versucht. Mit Furcht und Zittern bin ich ans Schriftstellern gegangen. Ich schrieb ganz insgeheim eine Kleinigkeit und schickte sie an ein Magazin, und es erschien in dem Magazin. Seit der Zeit habe ich den Mut gehabt, ziemlich viele derartige Kleinigkeiten zu schreiben. Jetzt werde ich dafür regelmäßig bezahlt. Im Ganzen befinde ich mich recht gut. Wenn ich mein Einkommen an den Fingern meiner linken Hand abzähle, so komme ich über den dritten Finger hinaus und nehme den vierten beim mittelsten Gliede. Wir sind aus der Buckingham-Straße weggezogen und wohnen jetzt in einem hübschen kleinen Häuschen, gar nicht weit von dem, wo mich die Begeisterung zuerst ergriff. Aber meine Tante, welche das Haus in Dover mit gutem Gewinn verkauft hat, bleibt nicht da, sondern gedenkt, in ein noch niedlicheres Häuschen dicht dabei zu ziehen. Was hat das zu bedeuten? Meine Verheiratung? Ja, ich stehe im Begriff, mich mit Dora zu verheiraten. Miss Lavinia und Miss Clarissa haben ihre Einwilligung gegeben, und wenn jemals Kanarienvögel aufgeregt waren, so sind sie es. Miss Lavinia, welche die Oberaufsicht über die Garderobe meiner Braut aus eigener Machtvollkommenheit übernommen hat, schneidet beständig Brustharnische aus braunem Papier aus und streitet sich beständig mit einem sehr achtbaren jungen Manne mit einem langen Bündel und einer Elle unter dem Arme. Eine Nähterin, die Brust stets mit einer Nadel und Seide durchstochen, ist und wohnt im Hause und scheint mir weder beim Essen noch beim Trinken noch beim Schlafen den Fingerhut abzulegen. Sie behandeln meine Braut wie eine wahre Gliederpuppe. Sie lassen sie immer holen, damit sie etwas anversuchen solle. Wir können nicht 5 Minuten lang abends glücklich nebeneinander sitzen, ohne dass nicht ein zudringliches Frauenzimmer an die Tür klopft und ruft: »Ach, bitte, Miss Dora, wollen Sie nicht einmal heraufkommen?« Miss Clarissa und meine Tante durchstreifen ganz London, um für mich und Dora Möbels zum Besehen auszusuchen. Es wäre viel besser, wenn sie die Sachen gleich kauften, ohne dass wir sie erst besichtigten, denn als wir uns einmal einen Fleischschrank besahen, erblickte Dora ein chinesisches Haus für Jip mit kleinen Glöckchen auf dem Dache und zieht dieses vor. Wir kaufen es, aber es dauert lange Zeit, ehe sich Jip an seine neue Wohnung gewöhnt. So oft er aus- oder eingeht, bringt er alle kleinen Glocken in Bewegung und gerät in schreckliche Angst. Peggotty kommt auch, um sich nützlich zu machen, und geht sofort an die Arbeit. Ihr Departement scheint zu sein, alles wieder und wieder zu reinigen. Sie reibt alles ab, was sich abreiben lässt, bis es glänzt wie ihr ehrliches Gesicht. Und jetzt sehe ich wieder ihren einsamen Bruder nachts durch die dunklen Straßen wandeln und die vorüberstreifenden Gesichter ansehen. Ich rede ihn nie in solcher Stunde an. Ich weiß so gut, wie sein ernstes Gesicht vorübergeht, was er sucht und was er fürchtet. Warum nimmt Traddles eine so wichtige Miene an, als er mich diesen Nachmittag in den Commons abholt, wo ich immer noch der Form wegen hinkomme, wenn ich Zeit habe? Die Verwirklichung der Träume meiner Jugendzeit steht nahe bevor. Ich will mir den Trauschein holen. Für seine Wichtigkeit ist es ein kleiner Zettel, und Traddles betrachtet ihn, wie er auf meinem Pult liegt, halb voll Bewunderung und halb voll Ehrfurcht. Da stehen die Namen in der schönen, alten, geträumten Verbindung. David Copperfield und Dora Spenlow. Und dort in der Ecke sieht das väterliche Institut, das Stempelamt, welches an den verschiedenen Verhandlungen des menschlichen Lebens so wohlwollende Teilnahme hat, auf unseren Bund herab. Und dort bittet der Erzbischof von Canterbury gedruckt um Segen für uns und tut es so billig, als es billigerweise zu erwarten war. Aber dennoch befinde ich mich wie im Traume, in einem aufgeregten, glücklichen Traume. Ich kann gar nicht glauben, dass es wirklich sein soll, und doch kann ich auch nicht umhin zu glauben, dass jeder Vorübergehende auf irgendeine Art gewahr werden muss, dass ich übermorgen Hochzeit halten soll. Der Beamte kennt mich, als ich schwören muss, er macht die Sache so leicht hinab, als ob zwischen uns ein freimaurerisches Eigenverständnis herrschte. Traddles ist gar nicht notwendig, sondern begleitet mich nur der Form wegen. »Ich hoffe, das nächste Mal, dass du wieder hier bist, lieber Freund«, sage ich zu Traddles, »kommst du in derselben Angelegenheit wie ich, und ich hoffe, das wird recht bald sein.« »Ich danke dir für deine freundlichen Wünsche, lieber Copperfield«, erwiderte er, »ich hoffe es auch. Es ist beruhigend zu wissen, dass sie unbedingt auf mich wartet und dass sie wirklich das liebenswürdigste Mädchen ist.« »Wann sollst du sie an der Landkutsche abholen?«, frug ich. »7 Uhr, sagte Traddles und sah nach seiner alten silbernen Uhr. Dieselbe Uhr, aus der er in der Schule einmal ein Rad herausnahm, um eine Wassermühle zu bauen. Das ist fast dieselbe Zeit, wo Miss Wickfield kommt, nicht wahr? Ein wenig früher, sie kommt erst um 8:30 Uhr. »Ich kann dir versichern, bester Freund«, sagte Traddles, »ich freue mich fast ebenso sehr, dass die Sache zu einem so glücklichen Ende kommt, als ob ich selbst Hochzeit hätte. Und in der Tat verlangt die große Freundschaft und Rücksicht, Sophien zu dieser freudigen Gelegenheit als Brautführerin mit Miss Wickfield einzuladen, meinen wärmsten Dank. Ich empfinde es aufs Tiefste.« Ich hörte ihn an und schüttelte ihm die Hand, und wir reden und gehen und essen und so weiter, aber ich glaube es nicht. Nichts ist wirklich. Sophie kommt zur gehörigen Zeit in der Wohnung von Doris Tanten an. Sie hat das angenehmste Gesicht von der Welt, nicht gerade schön, aber außerordentlich angenehm, und ist das gemütlichste, unaffektierteste, offenste, liebenswürdigste Wesen, was mir je vorgekommen ist. Traddles stellt sie uns mit großem Stolz vor und reibt sich genau 10 Minuten die Hände, während jedes einzelne Haar auf seinem Kopfe auf den Zehen steht, als ich ihn wegen seiner Wahl in einer Ecke beglückwünsche. Ich habe Agnes von der Canterbury-Landkutsche abgeholt und ihr heiteres und schönes Gesicht erscheint unter uns zum zweiten Male. Agnes hat eine große Neigung für Traddles gefasst und es ist herrlich anzusehen, wie sie sich begrüßen und mit welcher stolzen Freude Traddles ihr das liebenswürdigste Mädchen von der Welt vorstellt. Aber immer noch kann ich es nicht glauben. Der Abend ist köstlich und wir sind unendlich glücklich, aber ich kann es noch nicht glauben. Ich kann mich nicht sammeln. Ich kann mir keine Rechenschaft von meinem Glück, während ich es erlebe, ablegen. Ich bin wie in einem halben Rausch, als ob ich vor 8 oder 14 Tagen sehr zeitig aufgestanden und nicht wieder schlafen gegangen wäre. Ich kann nicht herausbringen, wann gestern war. Es ist mir, als ob ich den Trauschein schon viele Monate in der Tasche herumgetragen hätte. Und auch als wir am folgenden Tage alle zusammen nach dem Hause gehen, um es zu besehen, nach unserm Hause, nach dem Hause, das Dora und mir gehörte, ist es mir ganz unmöglich, mich als seinen Herrn zu betrachten. Es ist mir, als ob ich dort nur mit Erlaubnis eines anderen wäre. Ich erwarte fast, der wirkliche Eigentümer würde sogleich nach Hause kommen und sagen, er freue sich, mich zu sehen. Das Häuschen ist wunderschön, alles sieht so glänzend und neu aus, die Blumen auf den Teppichen sind wie frisch gepflückt und die grünen Blätter auf den Tapeten wie eben aufgebrochen, und die fleckenlosen Musselinvorhänge und die errötenden rosenfarbigen Möbels. Doras Gartenhut mit dem blauen Bande, denke ich jetzt nicht daran, wie ich sie liebte in einem solchen Hute, als ich sie zuerst sah, hängt schon an seinem kleinen Haken, das Gitarrenfutterer steht ganz gemütlich in einer Ecke und jedermann stolpert über Jips Pagode, die viel zu groß für das Haus ist. Noch ein zweiter glücklicher Abend, der mir ebenso wie der erste wie ein halber Traum vorüberrauscht, und ich trete verstohlen in das gewöhnliche Zimmer, ehe ich weggehe. Dora ist nicht da. Ich vermute, sie sind noch nicht mit Anprobieren fertig. Miss Lavinia guckt herein und sagt mir geheimnisvoll, dass sie nicht lange ausbleiben werde. Aber doch bleibt sie recht lange. Endlich höre ich ein Rauschen vor der Tür und es klopft jemand. Ich sage, herein, aber das Klopfen erneuert sich. Ich gehe nach der Tür, neugierig zu sehen, wer es sei. Dort begegne ich ein paar glänzenden Augen und einem errötenden Gesicht. Es ist Dora, und Miss Lavinia hat ihr das Brautkleid angezogen, damit ich sie sehe. Ich drücke mein kleines Weibchen ans Herz und Miss Lavinia schreit vor Schreck, weil ich den Hut verderbe, und Dora lacht und weint zur gleichen Zeit, weil ich mich so freue, und ich glaube es weniger als je. »Sieht es hübsch aus, Dodie?« sagt Dora. »Hübsch, ich sollte doch meinen.« »Und bist du wirklich sicher, dass du mich recht sehr liebst?« sagt Dora. Die Frage ist so gefahrdrohend für den Hut, dass Miss Lavinia wieder aufschreit und mir zu verstehen gibt, dass Dora nur zum Ansehen, aber durchaus nicht zum Anrühren da ist. So steht denn Dora in allerliebster Verlegenheit eine Minute oder zwei da, um sich bewundern zu lassen, und dann nimmt sie ihren Hut ab. Sie sieht so natürlich ohne ihn aus und läuft fort, ihn in der Hand tragend, und kommt in ihrem gewöhnlichen Anzug wieder heruntergetanzt und fragt Jip, ob ich ein hübsches kleines Weibchen bekomme und ob er ihr verzeihen wolle, dass sie heiratet, und kniet nieder, damit er es zum letzten Mal in ihrem Jungfrauenleben auf dem Kochbuch schön mache. Ich verfüge mich ungläubiger denn je nach meiner Wohnung in der Nähe und stehe nächsten Morgen sehr zeitig auf, um nach Highgate zu fahren und meine Tante abzuholen. Noch nie habe ich meine Tante in solchem Staat gesehen. Sie hat ein lavendelfarbiges seidenes Kleid an und einen weißen Hut auf und ist zum Erstaunen. Janet hat sie angekleidet und ist noch da, um mich zu sehen. Peggotty hat sich fertig gemacht, um in die Kirche zu gehen, denn sie will die Feierlichkeit von der Galerie aus ansehen. Mr. Dick, der die Braut weggeben soll, hat sich das Haar kräuseln lassen. Traddles, den ich unterwegs abgeholt habe, stellt ein blendendes Bild von weiß und hellblau dar, und sowohl er als Mr. Dick sehen im Allgemeinen aus, als ob sie ganz Handschuhe wären. Allerdings sehe ich das, weil ich weiß, dass es so ist. Aber ich bin ganz zerstreut, und es ist mir, als sehe ich nichts. Aber doch, wie wir in einem offenen Wagen durch die Straßen fahren, ist der Traum wirklich genug, um mich mit einer Art von verwundertem Mitleid über die unglücklichen Leute zu erfüllen, die nichts bei der Hochzeit zu tun haben, sondern die Läden auskehren und ihren täglichen Geschäften nachgehen. Während der ganzen Fahrt hat meine Tante meine Hand in der ihrigen. Als wir eine kurze Strecke vor der Kirche anhalten, um Peggotty abzusetzen, die auf dem Bock mitgefahren ist, drückt sie mir die Hand und gibt mir einen Kuss. »Gott segne dich, Trot. Mein eigener Sohn könnte mir nicht lieber sein. Ich denke diesen Morgen an die arme, liebe Kleine. Und ich auch, und an alles das, was ich dir verdanke, liebe Tante.« »Still, Kind«, sagt meine Tante und gibt ihre Hand in überströmender Gemütlichkeit Traddles, der dann seine Mr. Dick reicht, welcher wieder seine mir gibt, während ich meine Traddles gebe, und so gelangen wir an die Kirchentür. Die Kirche ist ruhig genug, aber auf mich hat sie wenig beschwichtigenden Eindruck, als ob sie ein Dampfwebestuhl in voller Tätigkeit wäre. Dazu bin ich schon zu sehr aufgeregt. Das Übrige ist ein mehr oder weniger unzusammenhängender Traum. Ein Traum, in dem sie mit Dora hereinkommen, in dem die Schließerin der Kirchstühle uns wie ein Unteroffizier vor dem Altargitter in einer Reihe aufstellt, in dem ich mich verwundert frage, warum die Schließerinnen der Kirchstühle immer die möglichst unangenehmsten Frauenzimmer sein müssen, und ob eine religiöse Furcht vor einer nachteiligen Ansteckung mit guter Laune vorhanden ist, welche es notwendig macht, diese Essigtöpfe auf den Weg zum Himmel zu setzen. Ein Traum, wie der Geistliche und der Küster erscheinen, wie ein paar Fährleute und andere in die Kirche kommen, wie ein alter Seemann, der die Kirche mit Rum durchduftet, hinter mir steht, wie der Gesang im Bass beginnt und wie alle sehr aufmerksam sind. Ein Traum, in welchem Miss Lavinia, welche die Rolle einer Halbhülfsbrautführerin vertritt, zuerst zu weinen anfängt und, wie ich vermute, dem Gedächtnis Pidgers in Schluchzen huldigt. In welchem Miss Clarissa zum Riechfläschchen greift, Agnes sich Doras schützend annimmt, meine Tante ein Muster von Ungerührtheit zu sein versucht, während Tränen ihre Wangen herabrinnen und meine kleine Dora sehr zittert und ihre Responsen kaum hörbar flüstert. Ein Traum, in dem wir nebeneinander niederknien, in welchem Dora weniger und weniger zittert, aber immer noch Agnes fest bei der Hand hält, in welchem die Feierlichkeit still und ernst vorübergeht, in welchem wir uns alle in einer Aprillaune von Lächeln und Tränen ansehen, als alles vorbei ist, in welchem meine junge Frau halb ohnmächtig in der Sakristei liegt und nach ihrem armen, ihrem guten Papa ruft. Ein Traum, in welchem wir sie bald wieder trösten und alle nacheinander unsere Namen in das Kirchenbuch einzeichnen. In welchem ich in die Galerie hinaufgehe, um Peggotty zu holen, damit sie sich ebenfalls einzeichne. In welchem Peggotty mich in einer Ecke umarmt und mir sagt, sie habe auch meine gute Mutter trauen sehen. In welchem alles vorbei ist und wir fortgehen. Ein Traum, in welchem ich so stolz und zärtlich mit meinem lieblichen Weib am Arm durch die Kirche gehe, umgeben von einem Nebel von halb gesehenen Leuten, Kerzen, Denkmalen, Kirchstühlen, Taufbecken, Orgeln und Kirchenfenstern, in dem leise Erinnerungen an die alte Kirche meiner Jugend schweben. Ein Traum, in welchem sie, wie wir vorübergehen, sich zuflüstern, was für ein jugendliches Pärchen wir sind und was für ein hübsches Weibchen sie ist, in welchem wir auf der Rückfahrt alle so lustig und gesprächig sind, in welchem Sophie uns erzählt, dass sie, als Traddles, dem ich den Trauschein anvertraut hatte, danach gefragt wurde, beinahe in Ohnmacht gefallen wäre, denn sie sei überzeugt gewesen, er hätte es durchgesetzt, ihn zu verlieren oder sich die Brieftasche stehlen zu lassen. Ein Traum, in welchem Agnes heiter lächelt und Dora Agnes so liebt, dass sie sich nicht von ihr trennen will, sondern immer noch ihre Hand festhält. Ein Traum, in welchem ein Frühstück mit Reichtum an Speise und Trank ist, wovon ich genieße, wie ich in jedem anderen Traume genießen würde, ohne das Mindeste zu schmecken. Indem ich sozusagen nichts als Liebe und Hochzeit esse und trinke und an die Speise nicht mehr glaube als an alles andere. Ein Traum, in dem ich eine Rede in derselben traumhaften Weise halte, ohne dass ich den geringsten Begriff von dem habe, was ich sagen will. In welchem wir sehr gemütlich und glücklich sind, aber immer noch im Traum, und in welchem Jip mit Hochzeitkuchen gefüttert wird, der ihm nicht bekommt. Ein Traum, in welchem ein paar Postpferde bereitstehen und Dora hinaufgeht, um sich umzukleiden. In welchem meine Tante und Miss Clarissa unten bei uns bleiben, wir im Garten spazieren gehen und meine Tante, die bei dem Frühstück eine ordentliche Rede über Doras Tanten gehalten hat, sich außerordentlich über sich freut, aber auch ein wenig stolz auf sich ist. Ein Traum, in welchem Dora fertig ist und Miss Lavinia sich um sie herum bewegt, ungern das hübsche Spielzeug verlierend, das sie so angenehm beschäftigt hat. In welchem Dora eine lange Reihe verwunderter Entdeckungen macht, dass sie noch eine Kleinigkeit vergessen hat und in welchem alles überall hinrennt, um sie zu holen. Ein Traum, in welchem sich alle um Dora drängen, als sie endlich Abschied nehmen will und alle in ihren hellen Farben und Bändern wie ein Blumenbeet aussehen. In welchem mein Weibchen fast unter den Blumen erdrückt wird und endlich zugleich lachend und weinend in meine eifersüchtigen Arme kommt. Ein Traum, in welchem ich Jip tragen will, der mit uns kommen soll und Dora Nein sagt, denn sie müsse ihn tragen oder sonst werde er denken, sie habe ihn nicht mehr gern, seit sie verheiratet sei, und das werde ihm das Herz brechen. In welchem wir Arm in Arm fortgehen und Dora stehen bleibt, sich noch einmal umsieht und sagt, wenn ich einmal mürrisch und undankbar gegen jemand gewesen bin, so vergesst es jetzt und in Tränen ausbricht. Ein Traum, in dem sie mit ihrer kleinen Hand winkt und wir wieder fortgehen. In welchem sie noch einmal stehen bleibt, sich umsieht, zu Agnes eilt und Agnes vor allen anderen die letzten Küsse und Abschiedsworte gibt. Wir fahren miteinander fort und ich erwache aus dem Traume. Ich glaube es endlich. Ich habe wirklich mein geliebtes Weibchen neben mir, das ich so sehr liebe. Bist du jetzt glücklich, törichter Knabe? Sagt Dora, und wirst du es auch nicht bereuen? Ich bin stehen geblieben, um die Phantome jener Tage vorbeigehen zu lassen. Sie sind vorüber, und ich trete die Reise meiner Geschichte von Neuem an. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 20. Januar 2025. Ende von David Copperfield, Band 7, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt.